Hallo, mein Name ist Norbert Cox und ich arbeite als Personal Coach. Ich habe Sport studiert und seit 40 Jahren befasse ich mich mit dem Thema Gesundheit, Fitness, Sport und Training. In dieser Zeit habe ich viele Facetten kennengelernt, nicht nur den Leistungssport, sondern auch mich mit einzelnen Personen auseinandergesetzt, sowie mit Firmen, die ich berate im Bereich von Gesundheit und Fitness. Und weil ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe, kam mir auch einmal der Gedanke, etwas schriftlich niederzulegen. Und das habe ich in diesem Buch getan. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Erfolgsgeheimnisse aus der Führungsetage. Personal Training für Körper und Geist von Norbert Cox. Vor einigen Jahren rief mich ein Mann an. Ich brauche Ihre Hilfe, sagte er am Telefon. Damit machte er mich neugierig. Wir unterhielten uns kurz und vereinbarten einen Termin bei ihm zu Hause. Ein kleiner, älterer und recht fülliger Mann öffnete mir die Tür und bat mich herein. Schnell war mir klar, dass es sich um einen wohlhabenden Menschen handeln musste, dem es materiell an nichts fehlte. Sein großes Haus, die wertvolle Einrichtung, sein Schwimmbad und die teuren Sportgeräte sprachen für sich. Wir setzten uns und erzählte mir seine Lebensgeschichte. Er war 64 Jahre alt und 40 Jahre mit seiner Frau glücklich verheiratet gewesen, bevor sie 2 Jahre zuvor verstorben war. Bis dahin hatte er mit ihr nahezu die ganze Welt erkundet. Es gab kaum einen Fleck, den sie nicht bereist hatten. Ein überdimensionaler Globus im Eingangsbereich zeugte mit kleinen Markierungen von den gemeinsamen Erlebnissen. Dazu kam eine Leidenschaft für die Oper, die sie beide teilten und sie zu allen großen Opernhäusern dieser Welt geführt hatte. Doch nach dem Tod seiner Frau hatte er sich vollkommen zurückgezogen. Er verließ kaum noch das Haus, sein Geschäft hatte er verkauft. Ein recht unsolider Lebensstil ließ ihn jetzt mit 1,63 Meter und 113 Kilogramm vor mir stehen. Wie konnte ich ihm helfen? Wie konnte ich jemandem etwas geben, was er oft verloren hatte? Die Sinnhaftigkeit des Seins. Das erfüllte und gemeinschaftlich geprägte Leben war nicht mehr da. Nichts und niemand konnte ihm das ersetzen. Doch sein Hilferuf war der erste Schritt zur Veränderung. Er wusste, ich muss etwas unternehmen, bevor ich mich selbst zerstöre. Für mich war es eine Herausforderung. Wie kam ich über den Körper an den Kopf? Wie konnte ich sein Alltagsverhalten beeinflussen, um in seinem Bewusstsein einen Wechsel von Traurigkeit zur Dankbarkeit zu erzeugen? Wie konnte er wieder zu einem neuen Lebenssinn finden? Wir kramten in alten Fotos herum, um ein Bild zu finden, auf dem er so aussah, wie er wieder aussehen wollte. Wir einigten uns darauf, uns 2-mal in der Woche zum Training zu treffen. Die erste Zeit nutzten wir die Möglichkeiten im Haus. Trainingsgeräte, Treppen. Später konnte ich ihn dazu bewegen, dass wir uns auch in einem nahegelegenen Waldstück trafen. In all den Jahren habe ich keinen Klienten erlebt, der so akribisch und detailliert über jedes Training Protokoll führte. Es dauerte etwa 1,5 Jahre, dann begrüßte er mich eines Tages zum Trainingstermin und berichtete mir freudig, dass er eine Reise gebucht hatte, die mit dem Besuch der Metropolitan Opera in New York enden würde. Das war die Wende. Er suchte wieder den Kontakt zu Bekannten, schloss sich Gemeinschaften an und freute sich über sein neu gewonnenes Selbstverständnis. Er konnte dankbar zurückblicken. Mehr noch, er hatte sich neu entdeckt und war sich über sich selbst bewusst geworden, was seinem Leben einen neuen Sinn gab. Ein schönes Gefühl, auch für mich als Coach. Sich seiner selbst bewusst werden. Sich seiner selbst bewusst werden ist der wichtigste Prozess zu einem harmonischen Leben. Nur ein von innen gelebtes Leben führt zur Zufriedenheit. Nicht der ständige Blick zu anderen, was sie machen, was sie tun, was sie können oder was sie haben, macht uns glücklich, sondern nur der Blick nach innen und der Abgleich zwischen unserem Kopf und unserem Bauchgefühl. Sind unsere Emotionen und unser Verstand im Einklang? Sind Denken und Fühlen kongruent? Haben wir ein gutes Gefühl im Bauch bei unseren Handlungen? Lebe ich schon? Oder wer bestimmt mein Leben? Bestimmen Sie selbst die Richtung in Ihrem Leben und treffen Sie Entscheidungen, für die Sie die Verantwortung übernehmen? Oder bestimmen andere, wohin Ihre Reise geht? Wenn Sie einmal Ihr Umfeld betrachten, werden Sie feststellen, dass weder Begabung, Ruhm, Macht oder Geld noch die Bewunderung von anderen ein glückliches Leben garantieren. Natürlich macht materielle Unabhängigkeit einiges einfacher, aber nicht unbedingt glücklich. Betrachten wir vor allem die Kausalität. Es gilt eben nicht, dass auf Materie Geist folgt. Richtig ist vielmehr, Materie folgt Geist. Das erinnert mich immer an Aussprüche von Menschen, die die Gehälter von Fußballprofis im Blick haben. Für so viel Geld würde ich auch spielen, heißt es dann. Falsch, sage ich. Du musst erst einmal solch eine Begabung haben, dann die Willenskraft, dich gegen tausend andere durchzusetzen und die Disziplin aufbringen, dich und dein Leben 24 Stunden am Tag deiner Leidenschaft Fußball anzupassen. Erst dann folgt der finanzielle Erfolg. Johann Wolfgang von Goethe sagte schon, die wichtige Sache im Leben ist, ein großes Ziel zu haben und die Eignung und das Durchhaltevermögen zu besitzen, es zu erreichen. Glücklich die, die ein harmonisches Leben führen. Meistens haben sie das Gefühl, das Leben meint es gut mit ihnen. Sie wissen, die kleinen Freuden des Alltags zu genießen. Sie sind dankbar für das, was sie bis jetzt erreicht haben. Sie nehmen die Schönheit der Natur wahr, sind kreativ, gestalten gern und stecken an durch ihren Optimismus. Man findet sie auf der ganzen Welt. Einige sind reich, andere nicht. Einige sind verheiratet, andere leben allein. Viele haben besondere Begabungen, wieder andere sind völlig durchschnittlich. Jeder von ihnen kennt Niederlagen, Probleme, schwierige Lebensphasen. Davor ist keiner gefeit. Trotz allem scheinen diese Menschen über etwas zu verfügen, was es ihnen erlaubt, Schwieriges besser zu verarbeiten. Sie lassen Unnützes abprallen, konzentrieren sich auf das für sie Wesentliche und geben ihrem Leben einen besonderen Sinn. Sie schöpfen Energie aus der inneren Übereinstimmung ihrer Persönlichkeit mit dem, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Vielleicht sind sie ähnlich wie Obelix, als Kind in den Topf der Glückseligkeit gefallen, der ihnen die notwendigen positiven Gene mitgegeben hat. Für den Optimisten ist das Leben kein Problem, sondern bereits die Lösung, sagt Marcel Pagnol. Oder sie haben wie ich das Glück, einen Job zu haben, der sich mit ihrer Leidenschaft deckt. Frei nach Buddha, such dir einen Job, der dir Spaß macht und du brauchst nie wieder zu arbeiten. Ganzheitlichkeit, das ist ein gutes Stichwort. Seit tausenden von Jahren ist den Menschen ein enger Zusammenhang zwischen Körper und Geist oder Physis und Psyche bekannt. Beides scheint sehr stark miteinander in einer Wechselbeziehung zu stehen. Haben wir körperliche Gebrechen, so ist auch unser Innenleben meist davon betroffen. Innere Unzufriedenheit mit bestehenden Lebensumständen scheint sich aber auch genauso auf unser körperliches Befinden auszuwirken. Versuchen Sie einmal gute, positive Gedanken zu fassen, wenn es Ihnen körperlich schlecht geht. Es funktioniert nicht. Was man in früheren Zeiten nur durch Erfahrung und gute Beobachtung vermuten konnte, wird uns heute durch den Fortschritt in der Wissenschaft belegt. Belegt besagt allerdings nur, dass Zusammenhänge erklärbarer werden. Frei nach dem Motto, wer nichts weiß, weiß alles und wer viel weiß, stellt fest, wie wenig er weiß. Denn mit neuen Erkenntnissen werden weitere ungeklärte Fragen aufgeworfen. Fragen zu stellen ist eine wichtige Eigenschaft des Menschen. Wenn wir Fragen stellen, befriedigen wir unsere Neugier. Das Neue, das Interessante, das Unbekannte reizt uns. Es motiviert und regt unsere Kreativität und unsere Fantasie an. Wohl dem, der darüber verfügt. Die Beantwortung von Fragen dient allerdings auch dem Sicherheitsgefühl. Wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben, fühlen wir uns sicherer oder wir können uns auf neue Erkenntnisse einstellen. Das ist uns nur deshalb möglich, weil uns ein Bewusstsein gegeben ist. Sich seiner selbst bewusst sein, ist das, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn die Fantasie ist die Realität von morgen. So sprach schon Albert Einstein. Und Mahatma Gandhi meinte, Glück ist, wenn deine Gedanken, deine Worte und dein Tun im Einklang sind. Halten wir also noch einmal fest, Körper und Geist stehen in einer sich ständig gegenseitig beeinflussenden Beziehung. Psychische Missstimmungen wirken sich auf körperliches Wohlbefinden aus. Und umgekehrt beeinflussen körperliche Einschränkungen unser seelisches Gleichgewicht. Neuartige Untersuchungsmethoden, besonders in der Hirnforschung, erlauben eine differenzierte Darstellung, wie sich zum Beispiel Bewegung auf den Stoffwechsel im Gehirn auswirkt. Ausdauertraining, Muskeltraining und koordinatives Training beeinflussen die Leistungsfähigkeit von Neuronen und Synapsen. Ständig tauscht unser Nervensystem Signale vom Kopf zum Körper und vom Körper zum Kopf aus, gleicht sie an und stimmt sie aufeinander ab. Das heißt also für uns und besonders für mich als Coach, dass wir bei allem, was wir tun, immer den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit betrachten müssen, da Einwirkungen von außen immer vielschichtige Anpassungsvorgänge im Inneren unseres Organismus in Gang setzen. Warum ist das für mich als Coach so wichtig? Ganz einfach. Ich versuche bei meinen Klienten über den Körper an den Kopf zu kommen. Anders formuliert, ich möchte durch physische Anstrengungen psychische Veränderungsprozesse in Gang setzen. Dies gelingt nur, wenn man die Zusammenhänge kennt und über eine gute Beobachtungsfähigkeit verfügt. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. So titelte schon Friedrich von Schiller. Haben Sie einmal einen kleinen Kindern beim Spiel zugesehen? Beim freien Spiel im Garten, beim Fußball auf der Wiese, beim Völkerball in der Schule? Sie erkennen sehr schnell die Charaktere der Mitspieler. Ab einem gewissen Intensitätsgrad verliert die Kopfsteuerung an Bedeutung. Das spielende Kind ist so, wie es ist. Es folgt seiner Emotion. Wer setzt sich besonders ein? Wer ist am meisten am Ball? Wer spielt offensichtlich faul? Wer spielt verdeckt unfair? Welche Mittel werden angewandt, um den Gegner zu beeinflussen? Sprache oder Körpersprache? Wer zeigt, dass er uninteressiert ist? Bleibt er allein mit seiner Haltung oder versucht er, andere mitzuziehen? Denken Sie für einen Moment an Ihre Kindheit zurück. Wie haben Sie sich verhalten? Sind diese Charaktereigenschaften verloren gegangen oder haben Sie nur die Lebensumstände und Situationen verändert? Charakter wird nicht vererbt. Man erschafft ihn täglich durch die Art und Weise, wie man denkt und handelt. Gedanke für Gedanke, Handlung für Handlung. Helen Douglas. Kommen diese Eigenschaften vielleicht doch regelmäßig in modifizierter Form durch? Oder braucht es heute eine gewisse Reizschwelle, die überschritten werden muss, bis ihr tatsächliches Naturell sich offen zeigt? Verhindert ihr Sozialisationsprozess durch Kopfsteuerung emotionale Ausbrüche? Kontrolliert ihr Kopf den Bauch? Jetzt können Sie vielleicht verstehen, warum ich keck behaupte, trainier mit mir und ich sage dir, wer du bist. Beim körperlichen Training fallen Hemmschwellen. Aus einer Top-Down-Steuerung wird eine Bottom-Up-Steuerung. Betrachten Sie eine Jungengruppe und eine Mädchengruppe, die Fußball spielen wollen. Jungen sehen einen Ball und nur den Ball und beginnen mit dem Spiel. Sie laufen, dribbeln, kämpfen um den Ball, schießen ihn aufs Tor oder auch sinnlos in der Gegend herum. Bis irgendjemand es schafft, zwei Teams zu bilden, die anschließend gegeneinander spielen. Das Jagen nach dem Ball lässt die Jungs alles vergessen. Ehrgeiz, Selbstbehauptung und das Ziel, unbedingt ein Tor schießen zu wollen, treiben die Emotionen hoch. Aggressives Tackling und sogar Fouls werden in Kauf genommen. Liegt der Gegner am Boden, wendet man sich ab und versucht, weiter dem Spielfluss zu folgen. Mädchen, zumindest dann, wenn sie keine besondere Affinität zum Fußball haben, stehen erst einmal im Kreis oder in mehreren Kreisen. Und diskutieren. Selbst ein herumliegender Ball kann sie nicht davon abhalten, wichtige Themen zu besprechen. Wenn nichts Besonderes passiert, werden sie nach einiger Zeit auch über Fußball reden und Mannschaften bilden. Die Auswahlkriterien bei der Gruppenbildung unterliegen jedoch anderen Parametern als bei den Jungen. Hier spielt nicht die Leistung die herausragende Rolle, sondern die aktuelle Freundschaft. Wenn die Mädchen es geschafft haben, die Teams zu bilden, gehen wieder zwei Kreise zusammen. Es scheint, als ob das Spiel vorab durchgesprochen wird. Wenn es tatsächlich losgeht, sind alle begeistert dabei und haben ausgelassen Spaß am Spiel, das dem Fußball ähnelt. Wird jemand gefoult, stürzt man sofort auf die Gegnerin zu, hilft ihr auf, umarmt sie, herzt sie und bringt zum Ausdruck, wie leid es einem tut, dass man die andere gefoult hat. Was in der Zwischenzeit auf dem Platz passiert, spielt keine Rolle. Man versteht sich eben, denn man spielt ja miteinander Fußball. Jungen äußern Kritik meist unmittelbar und haben sie am Ende des Spiels meist vergessen. Mädchen hingegen kritisieren erst nach dem Spiel, das kann dann auch zeitweilig zu Verstimmungen führen. Im Sozialverhalten sind sie halt anders, die Jungs und die Mädchen. Aber nur so lassen sich Menschen leben. Wenn sie wissen, dass Verstand und Emotionen selten logisch miteinander reagieren, dann haben sie Verständnis für irrationales Verhalten von Menschen. Also erwarten sie nie das, was sie erwarten, sondern seien sie immer auf Überraschungen eingestellt. Ob sie ein Fußballspiel betrachten, eine Sozialstruktur oder ein Wirtschaftsunternehmen, beachten sie immer, wenn sie ein Teil der Struktur sind, so können sie nicht mitspielen. Selbst mit einer persönlichen Entscheidung, etwas nicht zu tun, werden sie Reaktionen in ihrem Umfeld auslösen. Sie können alles tun, weil sie denken, dass sie es können. So sprach schon Vergil. Sind Denken, Fühlen und Handeln bei Ihnen im Einklang oder tobt das Chaos? Viele Klienten finden im Personal Training ihre Insel. Sie wollen einen Ausgleich schaffen zu einer bewegungsarmen beruflichen Tätigkeit. Aber sie möchten mit dem Personal Coach auch einen neutralen sozialen Kontakt haben, der sich als Zuhörer bestens eignet. Hier können sie sich die Seele freireden, fantasieren, Ideen entwickeln und laut über sich nachdenken. Was mir als Personal Coach wahrscheinlich dabei zugutekommt, ist die Tatsache, dass ich mich weder im privaten noch im direkten beruflichen Umfeld meiner Klienten bewege. Vertrauen ist alles. Nicht jeder kann alles, sondern jeder kann etwas. Ich bin davon überzeugt, dass nicht jeder alles kann, sondern dass jeder etwas Besonderes hat oder kann. Die meisten Menschen haben allerdings das Problem, diesen Diamanten bei sich selbst zu finden. Oft ist er sehr gut versteckt, vielen fehlt aber auch der Antrieb oder die Fähigkeit, danach zu suchen. Schauen Sie in den Spitzensport, nehmen Sie berühmte Schauspieler und Musiker oder blicken Sie in die Top-Etagen der Wirtschaft. Spitzenleistung ist nur möglich, wenn sie von innen und mit vollster Überzeugung und Begeisterung geschieht. Ich habe die Leben großer Männer und Frauen studiert und ich habe herausgefunden, dass Männer und Frauen, die an die Spitze gelangen, ihre Arbeit mit vollster Energie und Begeisterung tun. So sprach schon Henry Truman. Wer verkrampft einem Ziel nachstrebt, wird niemals zu Top-Leistungen fähig sein. Gelangt er wider Erwarten in eine Spitzenposition, so wird sein Körper ihm nicht lange Freude daran zugestehen. So geht es nicht nur denjenigen, die sich auf der Karriereleiter nach oben abmühen, sondern vielen Menschen, die schon ihren Beruf oder ihren Arbeitsplatz falsch gewählt oder die falschen Kriterien angesetzt haben. Wie werde ich erfolgreich? Es gibt nur eine Art von Erfolg, sein Leben so zu führen, wie man möchte, sprach Christopher Morley. Dazu allerdings ist es nötig, den Begriff Erfolg zu definieren. Die meisten verbinden damit das Vorhandensein von Geld, Macht und Ruhm. Aber wir wissen ja bereits, dass dies keine Garanten für ein zufriedenes, glückliches Leben sind. Wenn Sie Ihr Leben so führen, wie es Ihnen gefällt, dann sind Sie sicherlich erfolgreich und glücklich. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es Ihrer innersten Überzeugung entspricht und Sie nicht einem gesellschaftlichen Vorbild nacheifern. Was ist schon Geld? Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er am Morgen aufsteht und am Abend zu Bett geht und dazwischen das tut, was er tun will, meinte Bob Dylan. Daniel Norris besitzt ein paar Jeans und lässt sich nur $800 im Monat überweisen. Dabei zählt der 21-Jährige bei Toronto zu den hoffnungsvollsten Werfern im Baseball. Norris lebt in seinem VW-Bus in der freien Natur und hat Millionen auf dem Konto. Sein Credo lautet: Ich kann nur dann Spitzenleistungen bringen, wenn ich glücklich und zufrieden bin. Ich bin aber nur glücklich und zufrieden, wenn ich lebe, wie ich es mag. Kohärenz ist ein sehr guter Parameter, ob Sie glücklich und zufrieden sind. Bitte kontrollieren Sie folgende Faktoren. Verstehen Sie Ihre Situation, in der Sie sich befinden? Sie verstehen, warum etwas so ist, wie es ist? Hat das, was Sie tun, einen Sinn? Hinterfragen Sie die Sinnhaftigkeit Ihres Daseins und Ihrer Tätigkeit. Ist das, was Sie tun, wichtig? Sie werden sehen, dass Sie sehr unmotiviert sind, wenn Sie nicht den Sinn einer Tätigkeit erkennen. Das gilt übrigens auch für Ihre Mitarbeiter. Haben Sie die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Probleme zu lösen oder Ziele zu erreichen? Können Sie das realisieren? Wenn Sie zu allem in jedem Moment Ja sagen können, dann befinden Sie sich sicherlich derzeit in der Komfortzone. Dies ist erfreulich, denn Sie haben die Komfortzone schon kennen oder schätzen gelernt. Für Sie stellt sich die Frage, wie Sie sie erhalten und oder sogar weiterentwickeln können. Viele Menschen haben diesen Status überhaupt noch nicht erlebt. Ändern Sie Ihr Denken und Sie ändern die Welt. Dazu müssten Sie erst einmal bereit sein, Ihr Leben neu zu denken oder überhaupt zu denken. Verändere dich und du veränderst die Welt. Ich empfehle jedem, sich mindestens einmal pro Woche 20 bis 30 Minuten Zeit zu nehmen und über sich nachzudenken. Was interessiert mich? Was kann mich begeistern? Wovon träume ich und was liebe ich? Die wichtigste Sache über Ziele ist, welche zu haben, meinte schon Jeffrey Albert. Wo dein Interesse ist, da ist deine Energie, sprach Dale Carnegie. Eine Vision zu haben, ein Ziel vor Augen zu sehen, gibt einem Anschub und Motivation. Die Fantasie beflügelt uns und wird uns stets antreiben, dem Ziel näher zu kommen. Doch nicht jeder ist sich über seine Ziele im Klaren. Dazu ist das persönliche Durchleuchten wichtig. Was ist interessant an mir? Was kann ich gut? Was kritisieren andere an meiner Person? Was finden sie gut oder außergewöhnlich? Was habe oder kann ich, was andere nicht haben oder können? Womit habe ich mich als Kind schon stundenlang beschäftigen können? Welche besonderen Talente, Fähigkeiten oder Fertigkeiten besitze ich? Manchmal ist weniger mehr. Ich bewundere beispielsweise die Sportler bei den Paralympics. Sie haben sich aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen zu herausragenden Spezialisten entwickelt. Sie haben sich auf einem schmalen Grad von Fähigkeiten fokussiert und erbringen Höchstleistungen, von denen der Mensch ohne Behinderung meilenweit entfernt ist. Mach aus einem Nachteil einen Vorteil. Sicher gibt es Menschen, die es aufgrund ihrer Sozialisation schwieriger haben als andere. Aber manchen Spitzensportler hätte es gar nicht gegeben, wenn nicht die soziale Ausweglosigkeit ihn motiviert hätte, sich durch ein Training zu quälen, um endlich aus seinem Umfeld auszubrechen. Die Kraft der Gedanken und der Glaube an sich selbst sind grenzenlos. Suchen und finden Sie Ihre Qualitäten. Vielleicht liegen Sie in einem Studium von Sprachen oder Naturwissenschaften. Oder Sie lernen, Ihre handwerklichen oder technischen Fertigkeiten zu nutzen. Bildung und Wertigkeit eines Menschen hängen nicht vom Grad seines Studienabschlusses oder seiner Herkunft ab. Und die Wege zu Spitzenleistung und Spitzenpositionen waren noch nie so vielfältig wie heute. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, meinte Einstein. Und Goethe, was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an. Denn die Fantasie ist die Realität von morgen, ergänzte Einstein. Ich glaube, dass der wichtigste Schritt zu jedem großen Erfolg das Setzen eines klaren Ziels ist, das befähigt, ihren Geist sich auf ihr Ziel zu konzentrieren und nicht auf die vielen Hindernisse, die auftauchen werden, während sie sich bemühen, ihr Bestes zu geben, meinte Kurt Thomas. Je klarer das Ziel, umso besser. So kommt auf jeden Fall ein Prozess in Gang. Auf dem Weg zum Ziel können sicherlich auch noch Anpassungen vorgenommen werden, Doch das ganz große Ganze muss immer vor Augen sein. Vor Augen sein? Nein, nicht nur vor Augen, sondern es muss sich im Unterbewusstsein festsetzen. Dort ist das Bild ständig vorhanden, auch wenn wir nicht bewusst dauernd daran denken. Es ist wie bei sportlichen Bewegungen, die Sie neu erlernen. Zuerst sucht sich eine neue Bewegung einen Pfad im Gehirn, was nur über unser Bewusstsein geschieht. Dazu benötigen wir Konzentration. Wir üben eine Bewegung immer wieder ein, perfektionieren den Ablauf, verinnerlichen den Bewegungszyklus und führen ihn zur Automatisation. Jetzt können wir ihn stets abrufen. Er ist abgespeichert und jederzeit verfügbar. Seine Aktivierung setzt nicht mehr das Bewusstsein voraus. So mag es auch mit unseren innersten Gedanken sein, die auf ein Ziel ausgerichtet sind. Sie verschwinden aus unserem bewussten Denken, aber lenken uns über das Unterbewusstsein. Warte nicht, bis alles genau richtig ist. Es wird niemals perfekt sein. Es wird immer Herausforderungen, Hindernisse und nicht optimale Bedingungen geben. Na und? Fang jetzt an. Mit jedem Schritt, den du unternimmst, wirst du stärker und stärker, immer geschickter, immer selbstbewusster und immer erfolgreicher, motivierte Mark Victor Hansen. Haben Sie Mut und beginnen Sie mit dem Handeln. Lassen Sie aus Ihren Zielen einen Handlungsplan mit kleinen Teilzielen entstehen und setzen Sie ihn in eine Planung um. Weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen kannst? Erzähl ihm deine Pläne. Blaise Pascal. Dabei wird vieles schiefgehen. Gar nicht so laufen wie geplant. Hindernisse tun sich auf, von denen sie keine Ahnung hatten. Sie begegnen Kritikern und Neidern, die ihnen von ihren Zielen abraten und sie für verrückt erklären. Sie werden alles überwinden, wenn sie glauben, und zwar fest glauben, das ist mein Weg. Je mehr Probleme sie überwinden, je mehr Aufgaben sie lösen und je mehr Entscheidungen sie treffen, desto selbstbewusster werden sie. Sie werden sich ihrer Absicht und ihrer Fähigkeiten immer bewusster und über diesen Prozess des sich Selbstbewusstwerdens reift in ihnen eine Persönlichkeit. Sie werden zu der Persönlichkeit, die sie sich erträumt haben. Mehr Glück geht nicht. Die Angst vor dem Versagen ist das größte Hindernis für Erfolg im Leben eines Erwachsenen. Brian Tracy. Es gibt zahllose Fußballtalente in den Jugendabteilungen dieser Welt und zahlreiche Beispiele für die verkannten Begabungen. Über Jugendspieler, die man nach Hause geschickt hat, weil sie zu klein, zu unbeweglich, zu unfertig am Ball waren, die später zu den Größten ihrer Zunft zählten, weil jede Niederlage sie noch stärker gemacht hat und sie beweisen wollten, dass sie ihr Ziel erreichen können. Nie aufgeben macht den Unterschied. Dies gilt sicherlich für jeden Einzelnen, für jede Unternehmensführung, für jedes Team. Dabei darf man nicht verblendet jeweils gleiche Fehler wiederholen. Sachliche Analyse bei sich selbst, was man hätte besser oder anders machen müssen, ist angebracht, um den richtigen Weg zum späteren Erfolg zu finden. Je stärker die Eigenverantwortung, umso größer die Frustrationstoleranz, auch mit Niederlagen oder Rückschlägen fertig zu werden. Wenn es offensichtlich ist, dass die Ziele nicht erreicht werden können, sollten Sie nicht die Ziele korrigieren, sondern die Handlungen. Rät Konfuzius. Wer ein entferntes Ziel erreichen will, muss kleine Schritte machen. So Altkanzler Helmut Schmidt. Stress und Hektik sind oft eine Folge davon, dass Prioritäten nicht klar sind. Man arbeitet viel, verzettelt sich in alltäglichem Kleinkram und die wirklichen wichtigen Dinge des Lebens bleiben auf der Strecke. Nehmen Sie sich regelmäßig eine kleine Auszeit zur Reflexion. Spätestens aber dann, wenn Sie merken, dass kleine, unbedeutende Situationen nerven, Sie unruhig schlafen, schnell gereizt sind oder Ihr Essverhalten sich verändert. Sie also zu viel, zu wenig, das Falsche und das auch noch zum falschen Zeitpunkt essen. Wenn Sie viel arbeiten, aber wenig schaffen, Ihre Stimmung sich einem Tiefpunkt nähert und Sie weder Lust oder Freude an der Arbeit noch an Ihrem Leben haben, wenn Sie sich selbst nicht mehr leiden können. Wenn Sie in diesen Zustand kommen, ist es 5:12. Jetzt muss schnellstens eine Auszeit her, damit Sie sich sortieren und Ihren persönlichen Kompass auf die wirklich wichtigen Dinge neu ausrichten. Diese Situation ist im Sport bekannt. Die Symptomatik eines gestressten Menschen oder eines Menschen, der kurz vor einem Burnout steht, gleicht der Situation eines Sportlers, der sich im sogenannten Übertraining befindet. Alle oben erwähnten Anzeichen treten auch bei ihm auf. Das deutlichste Signal ist die Tatsache, dass er trotz oder gerade weil er zu viel trainiert, arbeitet, in seiner Leistung immer weiter abfällt. Dies kann sich auch in messbaren Faktoren niederschlagen. So liegen seine Pulswerte für eine entsprechende Leistung unnormal hoch. Es kann allerdings auch sein, dass sich sein Puls trotz Trainingsbelastung nicht nach oben verändert. Diese Merkmale stehen im direkten Zusammenhang zu unserem Nervensystem, das durch den Sympathikus aktiviert und durch den Parasympathikus zur Ruhe gebracht wird. Ein gestresster Sportler im Übertraining findet nicht den notwendigen Ausgleich zwischen diesen beiden Systemen. Er arbeitet im Dauerbetrieb oder ständig an der Leistungsgrenze, ohne dass er die notwendigen Regenerationszeiten bekommt. In der Ruhe liegt die Kraft. Der menschliche Organismus kann nur in den Regenerationszeiten neue Energie gewinnen. Bekommt er diese notwendigen Zeiten nicht, geht der Organismus an seine Reserven. Ein kontinuierlicher Leistungsabfall ist die Folge. Dieser Nichtausgleich der Systeme lässt sich heute durch Biofeedback-Analysen sichtbar machen. Was macht der vom Übertraining geplagte Sportler? Er reduziert zum Beispiel die Trainingsleistungen, er verändert die Inhalte seines Trainings oder er nimmt sich eine aktive Pause, in der Regenerationsmaßnahmen seinen Tagesablauf bestimmen. Nach einiger Zeit normalisiert sich sein Organismus wieder. Die aufgetretenen unangenehmen Nebenwirkungen gehen zurück und das Beste, der Sportler gewinnt neue Energie, die ihn neu motiviert. Er freut sich wieder so richtig auf seinen Sport. Dies gilt genauso für die Arbeitswelt. Wer merkt, dass es nicht mehr geht, der braucht eine Auszeit. Wenn man selbst die eigenen Kollegen nicht mehr sehen oder ertragen kann, so freut man sich nach der Auszeit auf ein Wiedersehen und ist bereit für neue Aufgaben. Sie denken, dass Sie dafür keine Zeit haben? Ich denke, Sie können es sich nicht leisten, es nicht zu tun. Denn sonst wird sich nichts verändern und Sie werden Ihre wichtigsten Lebensziele nie erreichen. Lebe deine Gefühle und suche das, was dir Freude bereitet. Hier setzt ihre Achtsamkeit ein, die sie zur Ruhe ruft und sie veranlasst, über sich nachzudenken. Haben sie ein Tief und sie glauben, sie schaffen es nicht, so nehmen sie eine kleine Auszeit. Konzentrieren sie sich auf sich, spüren sie ihren Atem und lassen sie innerlich los. Blicken sie zurück auf Dinge, die sie geschafft haben. Seien sie dankbar für Erreichtes und freuen sie sich an dem, was ihnen wichtig ist im Leben. Schöpfen Sie durch Meditation, Visualisierung, Entspannung oder Sport neue Energie. Glauben Sie weiter an Ihr Ziel? Sind Sie davon überzeugt? Überprüfen Sie Ihre Handlungen. Haben Sie sich verzettelt? Wo liegt Ihr Fokus? Lassen Sie sich von Ihrer Leidenschaft inspirieren und fassen Sie neue Entschlüsse. Ihr fester Glaube und die Kraft Ihrer Gedanken werden Ihnen neues Selbstvertrauen geben. Um klar denken zu können, muss ein Mensch regelmäßig Perioden der Einsamkeit einplanen, in denen er sich konzentrieren und ohne Störung seiner Fantasie nachgeben kann. Diesen Tipp gibt schon Thomas Edison. Indem Sie Veränderungen bei sich vornehmen, werden Sie auch Ihre Handlungen anpassen. Da Sie mit Ihrer Person und mit Ihren Handlungen ein Teil eines großen Ganzen sind, werden Sie mit Ihrer Veränderung auch das Ganze beeinflussen und verändern. Man kann nicht nicht kommunizieren, sagt Watzlawick. Also nehmen Sie regelmäßig eine kleine Auszeit und machen Sie Ihren Schreibtisch frei. Werfen Sie alles weg, was Sie nicht mehr brauchen. Heften Sie alle Unterlagen gut gegliedert nach Themengebieten ab. Machen Sie eine Liste von Ihren Aufgaben und bestimmen Sie die Prioritäten. Planen Sie die wichtigsten Ergebnisse für die nächste Woche. Legen Sie Zeiten für die verschiedenen Aufgaben fest. Reservieren Sie sich am Ende jedes Tages ein paar Minuten Zeit, um Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt zu verlassen und die wichtigen Dinge für den nächsten Tag zu planen. Planen Sie nicht nur Arbeit, sondern auch Ihre Freizeit. So steigern Sie Ihren Überblick, Ihre Konzentration und damit auch Ihren Erfolg. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. meint Einstein. Eigenreflexion hilft ihnen, sich besser zu erkennen. Es ist nicht nur eine Frage der Gene, wer oder was sie sind. Meist hat das Leben ihnen schon Hilfen und Gelegenheiten gegeben, zu erkennen, welche genetischen Veranlagungen sie besitzen. Laufen sie sehr schnell oder sind sie eher der ausdauernde Typ? Bewegen sie sich eher explosiv oder ruhig? Merken sie, dass ihre Muskulatur schnell reagiert und sie rasch kräftiger werden? Oder liegen ihnen Beweglichkeit und Koordination mehr? Denken sie schnell? Haben sie eine gute Auffassungsgabe? Versuchen sie herauszufinden, was ihnen leicht fällt. Wo setzen sich bei ihnen die Kalorien ab? An welcher Körperstelle nehmen sie als erstes zu? Finden sie Stärken heraus und machen sie sie noch stärker. Auch wenn unsere Gene uns das Potenzial und damit auch eine oberste Leistungsgrenze vorgeben, so entscheidet doch ihr Sozialisationsprozess darüber, was sie aus ihrem Potenzial machen. Ob sie es brach liegen lassen, es gar nicht erst entdecken oder ob sie es sogar kennen, aber nicht fordern und fördern. Wie dumm. Oder ob sie sich über Potenzial im Klaren sind und es sich erschließen. Gene und Sozialisationsprozess machen den Menschen. Das Salutogenese-Modell von Antonovsky verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den Risikofaktoren und den Schutzfaktoren, die unser Leben begleiten. Eine klare Ausrichtung zu den Schutzfaktoren steht in signifikantem Zusammenhang zur Gesundheit. Sich den Risikofaktoren auszuliefern, führt geradewegs in einen Teufelskreis von Krankheitssymptomen. Prävention ist wichtiger und billiger als Rehabilitation. Eigenverantwortung zu übernehmen für seinen Körper ist ein Gebot unserer Gesellschaft. Auch Führungskräfte und Arbeitgeber haben die Verpflichtung, sich dieser Themen anzunehmen. Ein gesundes Unternehmen hat auch gesunde Mitarbeiter. Eine Win-Win-Situation entsteht nur, wenn sich das Unternehmen der Fürsorge für seine Mitarbeiter bewusst ist und die Mitarbeiter auch Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Die beste und billigste Medizin? Bewegung. Die beste Prävention fürs Alter beginnt in der Jugend. Die in der Jugend gelegten Grundlagen können nicht mehr nachgeholt werden. In der Jugend bauen sie das körperliche und geistige Sparbuch fürs Alter auf. Mit den Jahren zwingt uns der Alterungsprozess, an das Ersparte zu gehen. Eine meiner wichtigsten Aufgaben in meinem Job ist es, Menschen zu befähigen, länger jung zu bleiben, indem sie gesund älter werden und bis ins hohe Alter autark bleiben. Das ist höchste Lebensqualität und pure Freude. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, aber ab dem 30. Lebensjahr geht es bergab. Bis dahin hat der Körper Ihnen die Gelegenheit gegeben, ihn aufzubauen, was er aufgrund der biologischen Situation bestens unterstützt hat. Doch der einsetzende Alterungsprozess baut vorhandene Ressourcen in unterschiedlichem Tempo wieder ab. Doch keine Panik. Sie können Einfluss nehmen. Durch entsprechende Interventionen schaffen Sie es, den Alterungsprozess zu verlangsamen. So kann sich ein 60-Jähriger in Teilbereichen die Leistungsfähigkeit eines 40-Jährigen erhalten. 20 Jahre länger jung zu bleiben, sind eine Herausforderung und ein erstrebenswerter Anreiz. Wichtig dabei ist allerdings zwischen den Ohren. Denn ohne Kopf funktioniert gar nicht. Schlafen und guter Schlaf etwa gehören zu den wichtigsten Regenerationsmaßnahmen. Dies wissen nicht nur Spitzenathleten. Jeder von uns hat sicherlich schon erlebt, dass sich unser Körper irgendwann den Schlaf nimmt, den er braucht. Unendliche Belastungen und ständiges Arbeiten an der Leistungsgrenze senken unser Leistungsvermögen. Schlaf und rechtzeitige kleine Unterbrechungen im Arbeitsprozess lassen uns frischer, produktiver und motivierter an die Arbeit gehen. Da fällt mir das Beispiel des Idiot Road ein. Dieses wahnsinnige Schlittenhunderennen führt etwa 1850 Kilometer über das Arktikeis. In der Regel laufen die Hunde den ganzen Tag und ruhen sich nachts aus. Oder sie laufen die ganze Nacht und ruhen tagsüber. Dieses Rennen galt immer als Männerdomäne, bis Susan Butcher mit ihrem Gespann nicht nur das Rennen, sondern auch das Training anders einteilte. Sie ließ ihre Hunde nur 4 bis 6 Stunden laufen und gab ihnen anschließend die gleiche Zeit als Ruhephase. Susan Butcher erkannte in ihrer Trainingsvorbereitung, wie sinnvoll und gleichzeitig bedeutsam die richtige Gewichtung von Belastung und Erholung ist. Anfangs belächelten die Männer ihr Vorgehen, doch sie wurden eines Besseren belehrt. Butcher gewann dieses brutale Rennen 4-mal. Disziplin, Willenskraft, ein Gespür für das richtige Training und konsequentes Üben zahlten sich aus. Meine Trainingseinheiten mit meinen Klienten sind normalerweise längst nicht so schweißtreibend oder anstrengend. Oft sind sie die reinsten Fortbildungen für mich. Ein Klient, den ich seit vielen Jahren betreue, ist CEO eines weltweit tätigen Unternehmens. Seine Aussage, wer seine Sporttermine nicht managen kann, der kann auch keine Company führen, bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln. Wir unterhalten uns über die verschiedensten Themen, so etwa auch über Persönlichkeiten und Buchautoren, die anderen zeigen wollen, wie sie zu Glück, Erfolg und Reichtum gelangen. Ein Denkanstoß meines Klienten fand ich beachtenswert. Er hinterfragte, aus welcher Position die Ratgeber ihre guten Tipps weitergeben. Meist ist mit vollen Hosen gut stinken. Das heißt, sie sind gewöhnlich in einer komfortablen Position, haben es vieles erreicht und fangen an, über sich und ihren Weg nachzudenken. Wenn die meisten wahrheitsgetreu zurückblicken, sehen sie auch zahlreiche Niederlagen, Rückschläge oder auch Umwege, die sie gegangen sind. Vielfach werden sie auch zugeben, dass sie sich während ihres beruflichen Aufstiegs lange nicht so vernünftig und bewusst verhalten haben, wie sie es jetzt anderen raten. Auch sie haben Kompromisse schließen müssen, sind erst durch erfahrenen Leidensdruck klüger geworden und gestehen ein, dass sie manches oder auch vieles in ihrem Leben dem Glück, Zufall, günstigen Gelegenheiten, einem besonderen Erlebnis oder dem Schicksal verdanken. Doch allen, die sich erfolgreich und zufrieden fühlen, ist eines gemeinsam. Sie haben den Weg zu sich selbst gefunden. Der eine früher, der andere später. Zahlreiche Erfolgsgeschichten finden ihren Höhepunkt erst zwischen 50 und 60 Jahren. Dies gebe ich gerne den Menschen mit auf den Weg, die glauben, ihr Zug wäre abgefahren. Pfeift auf Demografie und erkennt, welch riesiger Schatz in euch schlummert. Erfinder, Firmenbosse, Dichter, Musiker haben geforscht, geackert, ausprobiert über Jahre, um durch einen kleinen Moment berühmt oder erfolgreich zu werden. Sie haben das getan, was ihnen liegt, was ihnen Spaß macht. Auf diesem Weg finden sie zu sich selbst, werden durch Neugierde immer wieder herausgefordert und entwickeln Selbstbewusstsein. Es steckt schon im Wort. Wer sich seiner selbst bewusst ist, verfügt über Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit geben ein gutes Gefühl. Ich möchte Selbstbewusstsein auf keinen Fall gleichsetzen mit Arroganz oder Selbstüberschätzung. Selbstbewusstsein ist das Charismatische einer Persönlichkeit. Mit zunehmendem Alter wächst der Erfahrungsschatz. Der ältere Mensch verfügt über ein größeres, empathisches Gedankengut, ist bestens vernetzt. Technologische Entwicklungen und Anwendungen fallen häufig den Jüngeren leichter, aber zusammen sind die Generationen unschlagbar. Wer diese Komplementärbeziehungen zwischen Jung und Alt begriffen hat, ist im Vorteil. Dies wissen nicht nur Trainer von Spitzenfußballteams zu schätzen. Routine, der Blick für das Wesentliche und mitreißende neue Ideen führen zu hervorragendem Kombinationsspiel. Wenn Jung und Alt sich den Ball gegenseitig zuspielen, entsteht ein erfolgreiches Team. Auf solche gute Ideen muss eine Führungskraft natürlich erst kommen. Wann entstehen die besten Ideen? Klar, draußen in der Natur oder im Bad. Wer sich bewegt, verschafft dem Geist Freiräume. Sie kennen die Bewegungsprogression. Walking, Talking, Jogging, Running. Wie viele gute Ideen oder Gedanken schon während meiner Trainingseinheiten entstanden sind, kann ich gar nicht mehr beziffern. Auch oder gerade weil ich meist keine besondere Ahnung von der Branche meines Trainingspartners habe, stelle ich scheinbar Fragen, auf die ein Tunnelblick begrenzter Insider nicht kommen würde. Auch hier zeigt sich, im freien Spiel der Kräfte entwickelt der Geist seine kreativen Fähigkeiten. Wenden Sie die Walk-the-Talk-Methode einfach mal an. Probleme lösen sich besser im Gehen. Manchmal begegnen mir Menschen, die gelassen sind, ein dickes Fell haben, die selbst darüber entscheiden, wer sie ärgern kann und wer nicht. Wer so weit ist, ist oft an der Spitze und in einem kohärenten Zustand. Was mich immer wieder erstaunt in der Begleitung von außergewöhnlichen Persönlichkeiten, Manchmal ist es die Tatsache, dass sie an der Spitze von großen Unternehmen stehen, aber nicht unbedingt im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Sie verrichten ihre Arbeit gerne im Hintergrund und engagieren sich sehr für soziale Projekte, ohne dass es bekannt wird. Sie sind absolute Könner auf ihrem Gebiet und haben entsprechende Erwartungen an externe Berater. Der Personal Coach ist dabei der Scout in Sachen Gesundheit, körperlicher Fitness und geistiger Entspannung. Verbindlichkeit, absolute Zuverlässigkeit und Vertrauen spielen in dieser Beziehung entscheidende Rollen. Vielleicht tut es Ihnen auch gut, nach anstrengender Leistung gelobt zu werden. Denn wer an der Spitze ist, kann sich's nur selbst loben und die Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg nur bei sich suchen. Dies sind Charaktermerkmale von gestandenen Persönlichkeiten. Sie lieben ihren Job, den sie professionell ausfüllen. Damit erarbeiten sie sich einen Status in ihrer Community. Es mag banal klingen, aber es ist wahr. Sie bekommen die Kunden, die sie verdienen oder zu ihnen passen. Und das ist gut so, denn so ist für alle gesorgt. Wettbewerb setzt sich zunehmend aus Kooperation und Konkurrenz zusammen. Nur wer auf Cooperation setzt, kann heute bestehen. Kritisieren Sie nie Ihren Wettbewerber. Loben Sie ihn und finden Sie Ihre Merkmale, die Sie anders und besser machen. Ich freue mich darüber, dass ich die Klienten habe, die zu mir passen, denn sie sind erfolgreiche Persönlichkeiten. Wissen Sie, wie sich zwei weise Philosophen begrüßen? Es ist alles gesagt, sagen sie. Um doch etwas zum Besten zu geben, würde mein Freund Wolfgang jetzt bemerken, aber längst noch nicht von jedem. Und ich ergänze dann keck, und längst noch nicht alle haben es verstanden. Deshalb melde ich mich zu Wort und schreibe diese Zeilen. Wir haben nur 24 Buchstaben in unserem Alphabet und können unzählige Wörter bilden. Betrachtet man jetzt die Tatsache, dass verschiedene Menschen selbst demselben Wort unterschiedliche Bedeutungen zuordnen, so wird das Verständnis für unsere Welt nicht einfacher. Ganz zu schweigen von der Problematik einer vergleichenden Gewichtung. Ich will zum Ausdruck bringen, dass die Sprache im Land der Dichter und Denker ein sehr unzuverlässiges Mittel ist, sich mitzuteilen. Auch wenn wir von Liebe, Freiheit, Angst oder Hoffnung sprechen, glaubt jeder, es wäre klar, was gemeint ist. Weit gefehlt. Die Interpretationen sind unendlich. Vor allem, wenn ich versuche, schriftlich etwas auszudrücken, was mir in mündlicher Form viel leichter fällt, da Körpersprache und ausgedrückte Emotionen erst den Gesamtkontext einer Mitteilung für mich vervollständigen. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen, sagte Einstein und ergänzte, beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. Ein letzter Tipp von mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, meinte Max Frisch, denn es ist der Tod der Liebe. Sie beurteilen Menschen aus der Beobachtung. Sie kennen sie von der Arbeit, sie kennen sie privat. Aus ihren Handlungen schließen sie auf besondere Eigenschaften und Charaktermerkmale. Manchmal urteilen sie aber vielleicht auch über Menschen, die sie nur vom Hörensagen kennen. Lassen Sie sie dich nicht täuschen. Jemand, der Gutes tut, ist nicht immer gut. Und jemand, der Schlechtes tut, ist nicht immer schlecht. Das gilt auch für das Merkmal Erfolg. Sie können Menschen nur zum aktuellen Zeitpunkt kennzeichnen. Auch wenn Sie glauben, aus Ihrer Erkenntnis Voraussagen treffen zu können, werden Sie feststellen, wie oft Sie enttäuscht werden und wie oft man Sie positiv überrascht. Gestehen Sie jedem zu, dass er sich ändert. Haben Sie die Weitsicht und die Einsicht, dass Sie nicht das Bild eines Menschen entwerfen und festzurren können. Jeder Versuch dazu wird scheitern mit der Konsequenz, dass Sie dem anderen die Liebe oder die Freundschaft entziehen. Die Liebe ist die stärkste gedankliche Kraft, die wir besitzen. Lieben Sie Ihren Job, lieben Sie Ihren Partner, lieben Sie Ihre Firma und lieben Sie Ihre Mitarbeiter. So gibt es nichts, was Sie aufhalten könnte. Glücklich allein ist die Seele, die liebt, meinte schon Johann Wolfgang von Goethe. Das Wichtigste in Kürze. Der Motivationsregelkreis zur Persönlichkeitsentwicklung. Setzen Sie sich Ziele. Realistisch, kontrollierbar, erreichbar. Analysieren Sie Ihre Voraussetzungen. Konzentrieren Sie sich dabei auf Ihre Stärken. Planen Sie eine Strategie mit kleinen Teilzielen. Ändern Sie Ihr Verhalten. Genießen Sie Erfolge, denn Erfolge setzen neue Motivation. Ihr verändertes Verhalten erzeugt ein neues Bewusstsein und Ihr Gewinn sind pure Lebensqualität und Kohärenz. Was hilft Ihnen, wenn Sie verzweifelt sind? Werden Sie sich wieder über sich selbst bewusst. Dankbarkeit, Demut und der Glaube an sich selbst. Die Kraft der Gedanken. Sie sind der Mittelpunkt der Welt. Machen Sie sich bewusst, dass Sie die Macht haben, Ihr Leben zu gestalten. Sie ziehen an, was Sie denken. Leben Sie Ihre Gefühle. Suchen Sie das, was Ihnen Freude bereitet. Das höchste Gut, autark bis ins hohe Alter. Nichts ist so einzigartig wie du selbst. Individualität. Ganzheitlichkeit. Das Leben zwischen Extremen und der inneren Ausgeglichenheit. Sind Denken und Fühlen im Einklang, tobt das Chaos. Eine Frage der Gene, erkenne dich selbst und nutze deine Chancen. Erlebnisse prägen deine Persönlichkeit. Glück, Zufall oder auch planbar, die Achterbahn der Sozialisation. Lebensqualität, das Produkt aus körperlich-geistiger Fitness und dem Gefühl des Wohlbefindens. Das ist Kohärenz. Ob Sie denken, dass Sie können, oder ob Sie denken, dass Sie nicht können, es ist beides richtig, so meint Henry Ford. Jetzt entscheiden Sie.